Askese als Gegenwelt zur Fülle. Als Fastenarzt seit bald 40 Jahren, der schweigende Zen-Kurse in strenger Sitzmeditation gibt, bin ich mit dem, was der Westen Askese nennt, vertraut. Die absolute Reduktion aufs Wesentliche nach dem Motto, weniger ist mehr und nichts ist oft genug. Im Osten aber bedeutet Askese Kunst des Lebens und darum geht es tatsächlich. Die Kunst des Lebens in seiner Ganzheit zu erfassen. Da liegen die Schwerpunkte auf Achtsamkeit und Bewusstheit. Zusammen mit der Reduktion aufs Nötigste und Wesentliche und dem Rückzug auf sich selbst ermöglichen sie erst die Entdeckung der inneren Fülle. Mangelbewusstsein ist der Gegenpol zur Kunst des Lebens. Es führt zu einem reduzierten Leben, das sich und anderen nichts gönnt. Askese als Kunst des Lebens führt dagegen über bewusste Einfachheit und völligen Rückzug auf sich selbst zum Erfassen der Fülle der inneren Möglichkeiten des Lebens, die die äußeren spiegeln. So verstanden wird Askese gleichsam zum Schlüssel für ein erfülltes Leben. Ähnlich wie eine Fastenzeit oft erst die Augen für die tatsächlich angebotene Fülle der Essensmöglichkeiten öffnet. Die aber ist nicht nur in Rückzug und Retreat möglich, sondern wie unsere frühjährlichen und herbstlichen Online-Fastenkurse zeigen, für uns Moderne auch zu Hause in sicherer Verbindung über das Internet. Insofern ist der Start dieses Hörbuches nicht zufällig mit einer Herausforderung, neudeutsch einer Challenge, verbunden. Nämlich aus einer großen gemeinsamen Fastenzeit in eine Zeit der Fülle aufzubrechen, für die dieses Buch Wegweiser und Anleitung ist. Fasten ist gleichsam unser Alpha und das Fest der Fülle das Omega. Und dieses gleichnamige Hörbuch führt diesen Weg bis zum Omega, dem Erreichen des Zieles des Weges der Fülle in der Erfüllung. Askese als Selbstzweck kann der Fülle des Lebens nicht gerecht werden, denn sie zementiert und überbewertet einen Aspekt von 12 Lebensprinzipien, nämlich das Saturnine der Reduktion. Das Saturnprinzip wird im 2. Kapitel dann näher behandelt. Obendrein tut sie sich schwer, dieses zu erlösen, weil Einseitigkeit so leicht zu Ausschließlichkeit führt. Wer sich aber auf Ausschließen verlegt, wird dem Ganzen schon sprachlich nicht gerecht. Um das Ganze in seiner Fülle zu erfassen, ist es im Gegenteil notwendig, alles einzuschließen, kennen und annehmen zu lernen, also Integration. Da taucht sogleich die Frage auf, gibt es überhaupt einen Weg für alle? In Wahrheit gibt es wohl eher so viele Wege wie Menschen. Jeder ist überaus individuell auf seinem ureigenen persönlichen Weg. Aber andererseits liegen viele gemeinsame Wege auf gleichen Strecken, wie die vielen Staus auf modernen Autobahnen verraten. Alle wollen am Abend woanders hin, nämlich zu sich ganz persönlich nach Hause. Aber dazu müssen sie über lange Zeit die gleichen Strecken benutzen. Das ist ein Urmuster in so vielen Bereichen. Wir sollten uns gesund ernähren, und da gelten übereinstimmende Regeln. Aber ganz zum Schluss sollte jeder seine zu seinem individuellen Typ passenden persönlichen Lieblingsgerichte finden. Wir sollten auch alle genug gutes, reifes Quellwasser trinken. Aber jeder sollte schlussendlich seine Lieblingsquelle wählen können. Und ganz zum Schluss laufen wieder alle menschlichen Wege der Individuation auf dasselbe Ziel hinaus, die Einheit. Mithilfe des Entwicklungskreises, des Urprinzipien- oder Lebensprinzipiensystems lässt es sich sogar noch klarer fassen. Wir alle als lebende und fühlende Wesen haben mit allen 12 Lebensprinzipien dieses Kreises zu tun, ähnlich wie alle Materie auf diesem Planeten mit den gut 100 Elementen des Periodensystems der Elemente nach Mendeleev. Das haben Urprinzipiensysteme so an sich, es ist ihre Basis und Definition. Askese als Kunst des Lebens muss sich also gerade nicht nur einem Prinzip widmen, sondern allen, wenn auch nicht gleichermaßen, sondern nach der eigenen individuellen Lebensaufgabe. Und unser gemeinsames Entwicklungsziel ist es, alle 12 Lebensprinzipien von der destruktiven, unentwickelten zur konstruktiv entwickelten Ebene oder von der unerlösten zur erlösten zu transformieren. So können und sollen wir jedes der 12 einzelnen Urprinzipien in diesem wundervollen Kreis von seiner unentwickelten zu seiner transformierten Seite entwickeln. Aber wir können auch die Gegenpoligkeit der Lebensprinzipien, die sich 180 Grad gegenüberliegen, wie das Aggressions- und das Liebesprinzip Krieg und Frieden, oder in göttlich antiker Gestalt Mars und Venus zur Entwicklung nutzen. Außerdem lassen sich nebeneinander liegende Lebensprinzipien, die ebenfalls immer konträr sind, wie Reduktion, Saturn-Prinzip und Fülle-Jupiter-Prinzip, zu unserer Entwicklung nutzen. Was für ein Segen würde das in der Schulmedizin geschehen? Und der Reduktionismus, der nur noch die Niere auf Zimmer 14 sieht, würde deren Probleme bis ins Detail erfassen, dann aber wieder die Kurve zur Fülle des ganzen Menschen nehmen, der dort im Bett liegt. Wir wollen das in diesem Hörbuch, das vielmehr integraler Bestandteil eines Feldes, einer großen Herausforderung oder Challenge ist, genauso machen. Es bietet die Chance, ergänzt durch das Standardwerk die Lebensprinzipien zur Basis erfüllten Lebens zu werden. Wir fasten bewusst und können anschließend das Essen ganz anders und viel bewusster genießen. Wird Quantität, soweit es geht, zurückgenommen, beim Fasten eben ganz, kann sich anschließend die Qualität des Essens und Lebens so wesentlich erhöhen. Grundsätzlich ist es sinnvoll und hilfreich, sich weit in einen Pol zu wagen, um sich den Gegenpol zu erschließen. Seid heiß oder kalt, die lauwarm will ich ausspeien, rät uns Christus. Beim Werfen eines Balles lehnen wir uns auch erst weit in die Gegenrichtung zurück, um Schwung zu holen, um dann noch viel weiter in die angestrebte Richtung zu werfen. Wenn wir den Mangel erlösen, fällt uns die Fülle wie von selbst zu und Mangelbewusstsein löst sich in Wohlgefallen auf. Dieser Zusammenhang gilt für jedes Ur- oder Lebensprinzip. Wer das Saturn-Prinzip, zu dem neben Mangelbewusstsein auch Armut und Not, Härte und Leid gehören, bis in seine tiefsten Tiefen erlebt und erlöst, kann mit der dadurch erworbenen Struktur und Klarheit, Disziplin und Konsequenz die anschließende Fülle ganz anders genießen und auch nutzen. Erlösen ist dabei im Sinne von sich gänzlich mit ihm aussöhnen gemeint und von den destruktiven zu den konstruktiven Aspekten des Lebensprinzips zu gelangen. Wer etwa die Kampfkunst bis in ihre letzten Tiefen verwirklicht, wie der Samurai der klassischen japanischen Zeit, wird Frieden finden und nicht mehr kämpfen müssen. Er hat das Aggressionsprinzip erlöst und damit dessen konstruktive Ausdrucksformen wie Mut und Entscheidungsfähigkeit, Konfrontationsbereitschaft und Courage auf seiner Seite. So fällt ihm das im Entwicklungskreis gegenüberliegende Prinzip des Friedens und der Liebe, der Versöhnung und des Ausgleichs Venus wie von selbst zu. Ein Film wie Karate Kid 1 macht das anschaulich und obendrein spannend deutlich. Letztlich müssen wir allen 12 Lebensprinzipien gerecht werden, das heißt sie erleben und erlösen, um Ganzheit zu verwirklichen, Fülle zu erleben und eins mit allem zu werden.